Teil 2 von Die Burg von Otranto von Horace Walpole. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 1, Abschnitt 2. Es ist unmöglich, die entsetzliche Lage der Prinzessin auszudrücken. Allein an einer so fürchterlichen Stätte, ihre Seele belastet mit den schrecklichen Begebenheiten des Tages, entsagend aller Hoffnung auf Rettung, jeden Augenblick in Erwartung, dass Manfred erscheinen werde, und weit entfernt ruhig zu sein bei dem Bewusstsein einer Nachbarschaft, die sie nicht kannte, die ihre Ursachen haben musste, sich dort zu verbergen. Alle diese Gedanken bedrängten ihr aus seiner Fassung gebrachtes Gemüt. Sie war nahe daran, unter solchen Besorgnissen zu erliegen. Da war kein Heiliger des Himmels, den sie nicht anrief, dem sie nicht in stillem Herzensgebet sich empfahl. So blieb sie lange Zeit in der Todesangst der Verzweiflung. Endlich fühlte sie, so leise sie konnte, nach der Tür, fand sie und trat zitternd in das Gewölbe, woher sie Seufzer und Fußtritte vernommen hatte. Es gewährte ihr eine Art augenblicklicher Freude, einen gebrochenen Strahl des bewölkten Mondes durch die Decke des Gewölbes schimmern zu sehen, welches von oben eingedrängt schien, und woran noch ein Teil Erde oder Mauerwerk hing, was es war, konnte sie nicht unterscheiden. Hastig trat sie auf diese Öffnung zu, als sie eine menschliche Gestalt an die Mauer gedrückt erblickte. Sie schrie auf, indem sie glaubte, den Geist ihres Bräutigams Corrado zu gewahren. Die Gestalt näherte sich und sprach mit unterwürfigem Ton: »Erschrecken Sie nicht, Signora, ich will Ihnen nichts zuleide tun.« Isabelle, der des Fremden Worte und Stimme etwas Mut gaben, erinnerte sich, dass er es sein müsse, der die Tür geöffnet habe, und konnte so viel Sinnen sammeln, ihm zu antworten: »Wer Sie auch sein mögen, erbarmen Sie sich einer unglücklichen Fürstin, die am Rande Ihres Verderbens steht. Helfen Sie mir, aus dieser verhaßten Burg zu entrinnen, oder ich mag in wenig Augenblicken verloren sein.« »Weh mir«, sagte der Fremde, »was kann ich tun, dass Ihnen helfe? Ich will sterben zu Ihrer Verteidigung, aber die Burg ist mir unbekannt, und ich weiß...« »Oh«, unterbrach ihn Isabelle hastig, »helfen Sie mir nur, eine Falltüre zu finden, die hier herum liegen muss. Das ist der größte Dienst, den Sie mir erzeigen können, denn ich habe keinen Augenblick zu verlieren.« Bei diesen Worten fühlte sie auf dem Boden herum und wies den Fremden an, gleichfalls nach einem glatten Stück Kupfer zu suchen, das einem der Steine eingelegt sei. »Das«, sagte sie, »ist das Schloss, welches durch eine Feder aufspringt, deren verborgenen Druck ich kenne. Finden wir das, so mag ich entkommen. Wo nicht, gefälliger Fremdling, muss ich fürchten, Sie in mein Unglück eingeflochten zu haben. Manfred wird Sie in Verdacht ziehen, der Mitschuldige meiner Flucht gewesen zu sein, und Sie fallen ein Opfer seiner Rache.« »Ich achte mein Leben nicht«, antwortete der Fremdling, »und kann mich trösten, dass ich es verliere, wenn es im Versuch geschieht, Sie von einer Tyrannei zu befreien.« »Großmütiger Jüngling«, erwiderte Isabelle, »wie bin ich je imstande...« Da sie diese Worte aussprach, fiel ein Mondstrahl durch die Spalte der oberen Türe, gerade auf das Schloss, das sie suchten. »Oh, Glück«, rief Isabelle, »hier ist die Falltür.« Sie berührte seine Feder, die zur Seite sprang, und einen eisernen Ring entdeckte. »Heben Sie die Tür auf«, sagte die Prinzessin. Der Fremde gehorchte, und unten erschienen einige steinerne Stufen, die in ein ganz dunkles Gewölbe führten. »Wir müssen hier hinabsteigen«, sprach Isabelle. »Folgen Sie mir.« »So finster und unheimlich es aussieht, können wir doch unseres Weges nicht verfehlen. Er führt gerade in die Kirche San Nicola.« »Aber vielleicht«, setzte die Prinzessin bescheiden hinzu, »haben Sie keine Ursache, die Burg zu verlassen.« »Auch bedarf ich Ihrer Hilfe nicht weiter. In wenigen Augenblicken bin ich vor Manfreds Wut gedeckt. Nur lassen Sie mich wissen, wem ich so viele Verbindlichkeit schuldig bin.« »Ich will Ihre Hoheit nie verlassen«, sagte der Fremde mit Nachdruck, »bis ich Sie in Sicherheit weiß. Doch halten Sie mich nicht für großmütiger, als ich bin. Sie sind zwar meine vorzüglichste Sorge.« Hier ward der Fremde durch ein plötzliches Geräusch von Stimmen unterbrochen, die sich zu nähern schienen, und bald vernahmen sie diese Worte. »Schwatz mir nur nicht von Schwarzkünstlern! Sie muss in der Burg sein, sag ich euch! Ich finde sie trotz aller Zauberkraft!« »O Himmel!« rief Isabelle. »Es ist Manfreds Stimme! Eilen Sie, oder wir sind verloren! Schließen Sie die Falltür hinter sich!« So sprach sie und ging hastig die Treppe hinunter. Und da der Fremde ihr folgen wollte, glitt ihm die Tür aus der Hand, fiel nieder und die Feder sprang zu. Vergeblich suchte er, sie zu öffnen, denn er hatte nicht bemerkt, wie Isabelle sie aufgedrückt hatte. Auch ließ man ihm nicht lange Zeit, Versuche zu machen. Manfred hörte das Getöse der Falltür. Der Ton leitete ihn des Weges, er eilte hinzu, seine Bedienten mit Fackeln um ihn. »Das ist sicherlich Isabelle«, rief Manfred, ehe er in das Gewölbe trat. »Sie entwischt durch den unterirdischen Gang, aber weit kann sie noch nicht gekommen sein.« Wie groß war des Fürsten Erstaunen, als statt Isabellens das Licht der Fackel ihm den jungen Landmann entdeckte, den er unter dem verwünschten Helm gefangen glaubte. »Verräter«, sprach Manfred, »wie kommst du hierher? Ich dachte, du wärst oben auf dem Hof eingesperrt.« »Ich bin kein Verräter«, antwortete kühnlich der junge Mann, »und nicht verantwortlich für das, was Ihre Hoheit denken.« »Unverschämter Sklave«, rief Manfred, »reizest du meinen Zorn? Sprich, wie bist du oben entkommen? Du hast meine Wachen bestochen, sie büßen mit ihrem Leben dafür.« »Meine Armut«, antwortete ruhig der Landmann, »wird ihre Unschuld beweisen. Die Diener ihres grausamen Zorns sind ihnen treu und nur zu willig, die Befehle zu erfüllen, die ihre Ungerechtigkeit ihnen auflegt.« »Bist du so verstockt, meiner Rache zu trotzen?« sprach der Fürst. »So soll die Folterbank dir die Wahrheit abzwingen. Rede, wer sind deine Mitschuldigen?« »Der ist mitschuldig«, antwortete der Jüngling lächelnd und wies auf die Decke. Manfred befahl, die Fackeln emporzuheben, und ward gewahr, dass ein Bodenstück der verzauberten Sturmhaube das Pflaster des Hofes durchbrochen habe, als seine Diener sie über den Landmann fallen ließen und in das Gewölbe eingebrochen sei. Durch diese Öffnung hatte sich der Gefangene einige Minuten vorher gezwängt, ehe Isabelle ihn fand. »Bist du da heruntergekommen?« fragte Manfred. »Ja«, antwortete der Jüngling. »Woher kam das Geräusch?« fragte Manfred, »das ich bei meinem Eintritt in den Kreuzgang vernahm.« »Ich hörte eine Tür zuschlagen«, erwiderte der Landmann. »Welche Tür?« fragte Manfred hastig. »Ich bin unbekannt in Ihrer Burg, Hoheit«, sagte der Gefangene. »Ich betrat Sie heute zum ersten Mal und bin nie weiter gekommen als dieses Gewölbe.« »Ich sage dir aber«, versetzte Manfred, der gerne erforschen wollte, ob der Jüngling die Falltür entdeckt habe, »von hier kam ein Geräusch. Meine Diener vernahmen es wie ich.« »Gnädiger Herr«, unterbrach ihn ein dienstwilliger Beiläufer, »es ist sicherlich die Falltür, durch die er eben entwischte.« »Schweig, Dummkopf«, fuhr der Prinz ihn zornig an, »wenn er entwischt wäre, so stände er nicht an dieser Seite.« »Aus seinem Munde will ich wissen, welches Geräusch ich hörte. Sprich die Wahrheit, dein Leben hängt davon ab.« »Wahrheit ist mir teurer als mein Leben«, antwortete der Landmann. »Ich mögte dieses nicht damit erkaufen, dass ich jenes aufgebe.« »Wirklich, du Tugendheld?« sprach Manfred verächtlich. »Nun, so sag an, welch ein Geräusch hab ich gehört?« »Fragen Eure Hoheit mich nach Dingen, die ich beantworten kann«, antwortete jener, »und lassen Sie mich auf der Stelle töten, wenn ich lüge.« Manfreds Geduld ermüdete bei dem standhaften Mut und der Gleichgültigkeit des Jünglings. »Nun dann«, rief er, »Mann der Wahrheit, antworte, hab ich das Geräusch der Falltüre gehört?« »Ja«, sagte der Jüngling. »Ja«, fuhr der Fürst fort, »und wie wusstest du, dass es eine Falltüre sei?« »Ich sah die Kupferplatte bei dem Licht des Mondscheins«, versetzte er. »Wer sagte dir, es sei ein Schloss?« versetzte Manfred. »Wer lehrte dich das Geheimnis, es zu öffnen?« »Die Vorsehung, die mich aus dem Helm erlöste, war wohl imstande, mir die Feder eines Schlosses anzudeuten«, war seine Antwort. Die Vorsehung hätte ein wenig weiter gehen sollen und dich auch der Erreichung meiner Rache entziehen, versetzte Manfred. Die Vorsehung lehrte dich das Schloss öffnen und gab dich wieder auf, weil du ein Narr bist, der ihre Gunst nicht zu gebrauchen verstand. Warum folgtest du dem Pfad nicht, der sich deiner Flucht öffnete? Warum schlossest du die Falltür, ehe du die Stufen hinunterstiegst? »Ich könnte Sie fragen, gnädiger Herr«, antwortete der Bauer, »wie ich, dem Ihre ganze Burg unbekannt ist, wissen sollte, dass diese Stufen mich herauslassen würden. Aber ich mag Ihren Fragen nicht ausweichen. Wohin diese Stufen auch führen, ich hätte den Weg erkundet, ich konnte mich nie in einer schlimmeren Lage befinden, als in der ich war. Aber die Wahrheit zu gestehen, die Falltür glitt mir aus der Hand, und unmittelbar darauf erschienen Ihre Hoheit. Ich hatte Lärm gemacht. Was half es mir jetzt, eine Minute früher oder später ergriffen zu werden?« »Du bist für deine Jahre ein sehr entschlossener Frevler«, sprach Manfred. »Doch scheint es mir, nach reifer Überlegung, du treibst deinen Spott mit mir. Du hast mir noch nicht gesagt, wie du das Schloss öffnetest.« »Das will ich Ihnen zeigen, gnädiger Herr«, sprach der Bauer und ergriff einen Stein, der von oben herabgefallen war, kniete auf die Falltür und hämmerte über dem Stück Kupfer, das sie bedeckte. Dadurch hoffte er, der Prinzessin Zeit zur Flucht zu gewinnen. Diese Gegenwart des Geistes und seine jugendliche Freimütigkeit machten Manfred wanken. Er fühlte sogar eine Neigung, dem zu verzeihen, der sich nie eines Verbrechens schuldig gemacht hatte. Manfred war kein wilder Tyrann, der sich an ungereizter Grausamkeit ergötzte. Nur hatte die Lage seines Schicksals, die natürliche Milde seiner Stimmung, rau gemacht. Seine Tugenden waren immer bereit zu wirken, wenn Leidenschaft seine Vernunft nicht verfinsterte. Indem sich der Fürst in dieser Unentschlossenheit befand, hallte ein verwirrtes Geräusch von Stimmen durch entfernte Gewölbe. Wie sich das Getöse näherte, unterschied er den Ruf einiger Diener, die er durch die Burg zerstreut hatte, Isabellen zu suchen. »Wo ist unser gnädiger Herr? Wo ist der Fürst?« »Hier bin ich«, sagte Manfred, als sie in der Nachbarschaft waren. »Habt ihr die Prinzessin gefunden?« »O, gnädiger Herr«, erwiderte der Erste, der ankam, »ich bin froh, Ihre Hoheit zu finden.« »Mich zu finden«, sagte Manfred, »habt ihr die Prinzessin gefunden?« »Das glaubten wir, gnädiger Herr«, antwortete der Mensch, der ganz erschrocken aussah. »Aber...« »Aber was?«, rief der Fürst. »Ist sie entflohen?« »Diego und ich, gnädiger Herr.« »Ja, Diego und ich«, unterbrach ihn der andere, der noch viel verstörter hinzutrat. »Sprecht nur einer auf einmal«, gebot Manfred. »Ich frage euch, wo ist die Prinzessin?« »Das wissen wir nicht«, antworteten beide zugleich. »Vor Schrecken haben wir fast den Verstand verloren.« »Das kann euch nicht schwer gefallen sein«, erwiderte Manfred. »Aber was hat euch jetzt verwildert?« »O gnädiger Herr«, sprach Diego, »Jago hat eine solche Erscheinung gesehen. Ihre Hoheit werden unseren Augen nicht trauen.« »Welch ein neues Märchen«, rief Manfred, »gebt mir gerade Antwort, oder beim Himmel, wenn Ihre Hoheit geruhen wollen, mich anzuhören«, versetzte der arme Mensch. »Jago und ich«, »Diego und ich«, sagte sein Kamerad. »Verbot ich euch nicht«, fiel Manfred ein, »beide zugleich zu reden. Antwortet, Diego, denn der andere Narr scheint noch weniger zu seinen Sinnen zu wissen als du. Was gibt's?« »Gnädiger Herr«, sagte Diego, »wenn Ihre Hoheit geruhen wollen, mich anzuhören. Jago und ich gingen umher, wie Ihre Hoheit befohlen hatten, das Fräulein zu suchen, aus Besorgnis aber, dass wir dem Geist unseres jungen, gnädigen Herrn begegnen mögten. Gott hab ihn selig, der kein christliches Begräbnis erhalten hat.« »Tropf«, rief Manfred wütend, »hast du weiter nichts gesehen als einen Geist?« »Ach, etwas viel Schlimmeres, gnädiger Herr«, rief Jago. »Ich möchte lieber 10 Geister in Leib und Leben sehen.« »Gib mir Geduld«, sagte Manfred, »die Pinsel bringen mich um meinen Verstand. Mir aus dem Gesicht, Jago. Und du, Diego, sag mir mit einem Wort, bist du besoffen? Bist du toll? Du pflegst sonst einigen Verstand zu haben. Hat sich jener Gimpel schrecken lassen und dich mit erschreckt? Sprich, was bildet er sich ein, gesehen zu haben?« »Gnädiger Herr«, erwiderte Diego zitternd, »ich wollte Ihrer Hoheit nur sagen, dass seit dem jämmerlichen Unfall des jungen gnädigen Herrn, Gott wolle ihm sein ewig freudenreich verleihen, keiner von uns, Eurer Hoheit treuen Dienern, das sind wir wahrhaftig, gnädiger Herr, obschon arme Leute, keiner von uns, sag ich, es wagt in der Burg einen Fuß von der Stelle zu setzen, außer Zween und Zween.« So gingen denn auch Diego und ich in die große Galerie, weil wir glaubten, das Fräulein könnte da sein, um ihr zu sagen, dass ihre Hoheit etwas mit ihr zu sprechen hätte. »Dummköpfe und kein Ende«, rief Manfred. »So hat sie Zeit gehabt zu entkommen, weil euch vor Poltergeistern bange war. Wusstest du nicht, Schurke, dass ich euch in der Galerie verließ, dass ich selbst dorther kam?« »Darum weiß ich doch nicht, ob sie drinnen ist oder nicht«, sagte Diego. »Aber der Teufel soll mich holen, wenn ich sie wieder dort suche. Der arme Jago wird es in seinem Leben nicht verwinden.« »Was verwinden?« fragte Manfred. »Soll ich nie erfahren, was euch Lumpen so erschreckt hat? Ich verliere nur Zeit. Folge mir, Sklave. Ich weiß schon, was in der Galerie vorgeht.« »Um Gottes Willen, lieber gnädiger Herr«, rief Diego, »gehen Ihre Hoheit nicht den langen Gang hinunter. In den Zimmern am Ende des Ganges haust, denke ich, der leidige Satan.« Bisher hatte Manfred den Schreck seiner Bedienten als eine eitle Furcht behandelt. Dieser neue Umstand fiel ihm auf. Er erinnerte sich der Erscheinung des Bildnisses und dass die Türe am Ende des Ganges vor ihm zugemacht worden. Seine Zunge stammelte und unruhig fragte er, »Was ist in dem großen Zimmer?« »Gnädiger Herr«, erwiderte Diego, »als Jago und ich in die Galerie kamen, ging er voran, denn, sagt er, er habe mehr Herz als ich. Da wir also in die Galerie kamen, fanden wir niemand. Wir guckten unter alle Stühle und Bänke und fanden doch niemand.« »Waren die Gemälde alle auf ihrer Stelle?« fragte Manfred. »Ja, gnädiger Herr«, antwortete Diego, »aber es fiel uns nicht ein, dahinter zu schauen.« »Gut, gut«, sagte Manfred, »weiter.« »Als wir an die Türe des großen Zimmers kamen«, fuhr Diego fort, »fanden wir sie zugemacht.« »Konntet ihr sie nicht öffnen?« fragte Manfred. »O ja, gnädiger Herr, wollte Gott, wir hätten's nicht getan«, versetzte er. »Aber ich öffnete nicht. Diego tat's. Der Narr war übermütig geworden. Er wollte alles wagen. So sehr ich ihm abriet, wenn ich jemals wieder eine Tür öffne, die zusteht...« »Halt dich nicht auf«, sprach Manfred schaudernd, »und sprich, was saht ihr in der großen Kammer, als die Tür geöffnet war?« »Ich, gnädiger Herr«, sagte Diego, »ich sah nichts, ich stand hinter Jago, aber das Getöse hört ich.« »Diego«, sagte Manfred mit feierlicher Stimme, »ich beschwöre dich bei der Seele meiner Vorfahren, sprich, was sahst du, was hörtest du?« »Ich sah nichts, gnädiger Herr«, versetzte Diego, »Jago sah, ich hörte nur das Getöse.« Kaum hatte Jago die Tür geöffnet, so schrie er und lief zurück. Ich lief auch zurück und fragte, »Ist es der Geist?« »Nein, nein, kein Geist«, antwortete Jago. Das Haar stand ihm zu Berge. »Es ist ein Riese, glaub ich. Er ist über und über geharnischt. Ich sah nichts als seinen Fuß und ein Stück vom Bein. Die sind so groß als der Helm unten im Hof.« Wie wir diese Worte sprachen, gnädiger Herr, hörten wir sich's heftig bewegen und Waffen rasseln, als ob der Riese aufstände. Denn Jago hat mir nachher gesagt, der Glaube, der Riese habe gelegen. Fuß und Bein waren am Fußboden ausgestreckt. Ehe wir das Ende des Ganges erreichten, hörten wir die Tür des großen Zimmers zuschlagen. Wir hatten das Herz nicht nachzusehen, ob der Riese uns folge. Aber jetzt fällt mir ein, wir müssten ihn ja gehört haben, wenn er uns nachgesetzt wäre. Aber ums Himmels willen, gnädiger Herr, schicken Sie zum Kaplan und lassen Sie ihn die Teufel aus der Burg treiben. Sie ist sicherlich behext. Ach, tun Sie das ja, gnädiger Herr, riefen alle Bedienten zugleich. Wir können sonst nicht in Eurer Hoheit Dienst bleiben. Schweigt, einfältiges Volk, sprach Manfred, und folgt mir, ich will erfahren, was alles dies bedeutet. Wir, gnädiger Herr, riefen alle einstimmig, wir wollen nicht in die Galerie gehen, um Eurer Hoheit Güter nicht. Jetzt fragte der junge Bauer, der bisher geschwiegen hatte, »Wollen Ihre Hoheit mir erlauben, dies Abenteuer zu bestehen? An meinem Leben ist niemand gelegen, böse Geister fürchte ich nicht und gute habe ich nicht beleidigt.« »Dein Betragen ist besser als dein Aussehen«, sagte Manfred, und betrachtete ihn mit Bewunderung und Beifall. »Dein Mut soll zu seiner Zeit belohnt werden. Jetzt aber«, fuhr er mit einem Seufzer fort, »bin ich in der Lage, keines Augen trauen zu dürfen als meinen eigenen. Aber ich erlaube dir, mir zu folgen.« Als Manfred zuerst die Galerie verließ, Isabellen nachzueilen, ging er gerade in das Gemach seiner Gemahlin, wohin er glaubte, dass sich die Prinzessin zurückgezogen habe. Hippolyte, die seinen Tritt kannte, erhob sich mit ängstlicher Sorgfalt, ihrem Gemahl zu begegnen, den sie seit dem Tod ihres Sohnes nicht gesehen hatte. Sie hätte sich, in einem Ausbruch der Freude und des Schmerzes, ihm an den Busen geworfen, aber hart stieß er sie von sich und fragte, »Wo ist Isabelle?« »Isabelle, mein Fürst?« rief die erstaunte Hippolyte. »Ja, Isabelle«, sprach Manfred gebieterisch. »Isabellen suche ich.« »Gnädigster Herr«, versetzte Mathilde, die ihre Mutter durch diese Begegnung gekränkt sah, »sie war nicht bei uns, seit ihre Hoheit sie zu sich rufen ließen.« »Ich will wissen, wo sie ist«, sagte Manfred, »nicht, wo sie war.« »Mein teurer Manfred«, erwiderte Hippolyte, »ihre Tochter weiß nicht mehr zu sagen. Isabelle verließ uns auf ihren Befehl und ist nicht zurückgekehrt. Fassen Sie sich, mein edler Gemahl, begeben Sie sich zur Ruhe. Dieser unglückliche Tag hat sie verstört. Isabelle soll morgen früh ihren Befehl vernehmen.« »Sie wissen, wo sie ist«, rief Manfred. »Gestehen Sie mir's, ich will keinen Augenblick verlieren. Und schicken Sie mir auf der Stelle Ihren Kaplan.« »Isabelle«, antwortete Hippolyte ruhig, »hat sich, wie ich glaube, in ihr Schlafgemach begeben. So spät pflegt sie niemals aufzubleiben.« »Mein Fürst«, fuhr sie fort, »seien Sie gelassen. Sagen Sie mir, was Sie aufbringt. Hat Isabelle Sie beleidigt?« »Quälen Sie mich nicht mit Fragen«, versetzte Manfred, »sondern sagen Sie mir, wo sie ist.« »Mathilde soll sie rufen«, erwiderte die Fürstin. »Setzen Sie sich. Rufen Sie Ihre gewohnte Standhaftigkeit zurück.« »Sind Sie denn eifersüchtig auf Isabelle?« fragte er, »dass Sie bei unserer Unterredung zugegen sein wollen?« »Lieber Himmel«, sagte Hippolyte, »wie meint Ihre Hoheit das?« »Sie sollen es bald erfahren«, antwortete der Fürst. »Schicken Sie mir Ihren Kaplan und erwarten Sie hier Bescheid.« Mit diesen Worten verließ er eilig das Zimmer, um Isabellen zu suchen. Die bestürzten Damen waren wie vom Donner gerührt über die Heftigkeit seiner Ausdrücke und seines Benehmens und verloren sich in eitle Mutmaßungen über sein Vorhaben. Jetzt kehrte Manfred aus dem Kreuzgange zurück, der Bauer war mit ihm und wenige Diener, die er zwang, ihm zu folgen. Er stieg die Treppe hinauf, ohne stillzustehen, bis er zu der Galerie kam, an deren Türe er Hippolyten und ihrem Kaplan begegnete. Als Iago von Manfred entlassen war, ging er gerade ins Gemach der Fürstin und schrie über das, was er gesehen hatte. Diese vortreffliche Frau zweifelte, so wenig als Manfred, an der Wahrheit der Erscheinung, doch stellte sie sich, als hielte sie den Bedienten für einen Träumer. Nun wünschte sie, ihrem Gemahl jede neue Erschütterung zu ersparen, und da langer Gram sie gelehrt hatte, vor keiner Vermehrung desselben zu zittern, so beschloss sie, das erste Opfer zu werden, wenn das Schicksal die gegenwärtige Stunde zu ihrer Vernichtung bestimmt hätte. Sie sandte daher die zögernde Mathilde zur Ruhe, die vergebens um Erlaubnis bat, ihre Mutter zu begleiten, und besuchte, einzig in Gesellschaft ihres Kaplans, die Galerie und das große Zimmer. Jetzt begegnete sie, mit mehr Heiterkeit in der Seele, als ihr seit einigen Stunden zuteil geworden war, ihrem Gemahl und versicherte ihn, die Erscheinung des Riesenbeins und Fußes sei ein Märchen, sei unstrittig ein bloßer Eindruck der Furcht und der finstern unheimlichen Stunde der Nacht auf das Gemüt seiner Bedienten. Sie und der Kaplan hatten das Zimmer untersucht und alles in gehöriger Ordnung gefunden. Manfred, obwohl ebenso überzeugt wie seine Gemahlin, diese Erscheinung sei kein Werk der Einbildungskraft, erholte sich ein wenig von dem Sturm, womit so viel befremdende Auftritte seine Seele bekämpften. Auch schämt er sich, einer Fürstin so unmenschlich begegnet zu haben, die jede Beleidigung durch neue Beweise der Zärtlichkeit und Tugend erwiderte, und fühlte, dass rückkehrende Liebe sich in seine Augen drängte. Aber nicht minder schämte er sich auch, derentwegen Gewissensbisse zu fühlen, der sein Gemüt eine viel herbere Schmach bereitete. Darum unterdrückte er die Reue seines Herzens und wagte nicht einmal, dem Mitleid Gehör zu geben. Bald ging seine Seele zu ausgesuchtem Frevel über. So sehr rechnete er auf Hippolytens unerschütterliche Nachgiebigkeit, dass er sich schmeicheln durfte, sie würde sich eine Scheidung nicht nur geduldig gefallen lassen, sondern, wenn es sein Wille sei, ihm sogar darin gehorchen, dass sie selbst Isabellen beredete, ihm ihre Hand zu geben. In der Mitte dieser abscheulichen Hoffnung fiel ihm ein, Isabelle sei nicht zu finden. Er erwachte aus seinen Überlegungen, befahl, jeden Zugang der Burg streng zu bewachen und gebot seinen Dienern, bei Lebensstrafe niemanden herauszulassen. Mit dem jungen Bauer sprach er freundlich, befahl ihm, in einer kleinen Kammer neben der Treppe zu bleiben, worin ein Ruhebett stand, und deren Schlüssel er zu sich steckte, indem er dem Jüngling sagte, er wolle morgen früh mit ihm reden. Darauf entließ er sein Gefolge, nickte Hippolyten eine kurze, unwillige Bewegung des Hauptes zu und begab sich auf sein Zimmer. Ende von Teil 2, gelesen von Hokuspokus.